Martin Bormann. Heute, am 17. August des Jahres 115 der hitlerischen Ära, 2004 der judäo-christlichen Ära, wo ich diesen haarsträubenden Bericht zu schreiben begann, erfüllt sich noch ein Jahr der Ermordung des Doppelgängers von Rudolf Hess im Gefängnis von Spandau in Berlin. Am Ende der 60er Jahre wohnte ich als Botschafter in Wien. Gabriel Valdés Subercaseaux war Minister für Auswärtige Angelegenheiten von Chile, ein Kavalier mit all den Eigenschaften alter Stämme von meinem Land. Wir waren dazu bestimmt, uns zu verstehen und schätzten uns. Ich empfing ein vertrauliches amtliches Schreiben von ihm mit einer erstaunlichen Bitte unterschrieben: Besuche Simon Wiesenthal wohnhaft in Österreich. Es war dieser, der als Nazi-Jäger bekannt ist, der der Tageszeitung The Observer aus London erklärt hatte, dass Martin Bormann in Chile wohnt, denn ein chilenischer Diplomat hätte ihm angeboten, seinen Reisepass zu verkaufen. Der Minister bat mich zu gehen und Wiesenthal zu sehen, um den Namen des Diplomaten von ihm zu ersuchen. Martin Bormann war der Generalsekretär der Deutschen Nationalsozialistischen Partei, weswegen er bis zum Ende an Hitlers Seite blieb. Er schaffte es im letzten Augenblick, aus dem Bunker in Berlin zu fliehen. Es gibt auch Versionen, nach denen er auf der Straße getötet wurde, andere, nach denen er es schaffte, nach Südamerika zu fliehen, oder besser, dass er von den Russen gefangen genommen wurde. Die endgültige Wahrheit über den Reisepass von Bormann wurde mir unter seltsamen Umständen bekannt gegeben, die welche ich in meinen Memorias de L.I.O. erzählt habe. Im Süden von Chile machte sich eine Freundin von Bormann auf, um zu einem chilenischen Schriftsteller von der Linken zu gehen, der nicht Diplomat war und welcher sich anbot, ihn an Wiesenthal zu verkaufen. Er musste Chile während der Militärregierung verlassen, starb unter sonderbaren Umständen in einem Hospital in Bulgarien. Vor bereits ausreichenden Jahren, auf einer von meinen letzten Reisen nach Europa, sollte ich in Deutschland mit dem ehemaligen Chef der Spionageabwehr der österreichischen SS zusammentreffen, Wilhelm Lang, Autor des Buches Wolfszeit um Thule. Er bereitete gerade ein neues vor über den Spion, welcher bis zum Ende unter dem Codenamen Werther an Hitlers Seite blieb und der es schaffte, nach Russland zu fliehen. Behauptend, das war ausgerechnet Martin Bormann, welcher nicht viel später in Moskau gestorben wäre. Ich widerlegte ihn, sagend, dass Bormann in Chile sein würde und dass er nicht ein Spion von den Russen war. Zum Gespräch begleitete mich der Präsident der Neutempler von Österreich, Ermund, welcher sich durch sein Buch »Himmlers Rasputin« bekannt machte. Er lauschte der Meinung von Landig und der meinen über Martin Bormann, er stimmte Landig zu. Danach lud er mich zum Abendessen in sein Haus ein. Das, was von dort folgte, scheint schon nicht mehr in dieser Welt zu geschehen, sondern in einer Wirklichkeit des Traumes oder Albtraumes. »Es ist notwendig«, sagte er mir, »dass Sie mit jemandem sehr Wichtigen zusammenkommen, ein ehemaliger Ingenieur von Hitlers Geheimwaffen. Nie sah das jemand, nicht einmal weiß man da, dass es da war. Aber das wird Ihnen gezeigt werden, damit Sie ihm Ihre Meinung über Bormann äußern.«